Eines Tages hat der Meister Eder im Speicher etwas gesucht. Und dabei ist ihm sein alter Malkasten voller Wasserfarben unter die Finger gekommen. Die Farben waren noch in Ordnung und der Pinsel auch. Vielleicht hat der Kobold, der Pumuckl, daran Freude, dachte er, nahm den Malkasten unter den Arm und trug ihn in die Werkstatt hinunter. Da, schau mal, Pumuckl, was ich da gefunden habe. Herr Waste, ui, eine Blechschachtel. Schon, aber was da drinnen ist, schau. Oh, rot, blau, grün, gelb. Das sind Wasserfarben. Da ist aber gar kein Wasser drin. Nein, die heißen Wasserfarben. Das sind heiße Wasserfarben. Nein, nicht heiße, die heißen so. Und wie heißen die kalten Wasserfarben? Die gibt's auch, aber das sind die heißen Wasserfarben. Das heißt, die heißen so. Ach, das sind kalte Wasserfarben, heißen Wasserfarben. Die heißen nur so, weil man die Pinsel da in ein Wasser tunken muss, damit man malen kann. In kaltes Wasser? Ja, man kann auch richtig nass in nass malen, aber das ist schon eine höhere Kunst. So. Aber ja. Wenn ich mal nass in nass was auf den Boden gemalt habe, dann hast du nie gesagt, dass das höhere Kunst ist, sondern Nein. da hast du immer nur gesagt, herumgepritschelt oder sowas. Ja, aber wer redet denn vom Boden? Auf Papier malt man doch. Das Bild, das da über dem Sofa hängt, schau, das ist so gemalt, weißt schon, der See. Oh, der See, der ist mit Wasser gemalt. Ja. Ist der mit Seewasser gemalt? Nein. Also da könnte man vielleicht auch mit Wasserhahnwasser einen See malen oder auch einen Wasserhahn. Ach, oh, da kann man alles damit malen. Bäume und Berge und Wiesen und Köpfe. Was man mag. Was man mag. Ja. Dann mag ich ein Segelschiff. Weißt du, so eins mit weißen Segeln und mit einem Meer. Jetzt gib mal Acht. Ja? Ich zeig dir, wie man's macht. Also schau, da tut man Wasser in ein Glas und dann tunkt man den Pinsel da in Wasser über und Wasser? Fährt man mit dem Pinsel über eine von den Farben. Über die rote Farbe bitte mal. Gut, über die rote. Ja. Und dann malt man so mit dem Pinsel da was aufs Papier. Ja, mal. Ui, wie schön. Ui, das ist ja eine Blume, eine rote Blume. Ja, und daneben malen wir noch eine gelbe Blume. Eine gelbe Blume. Immer schön den Pinsel dazwischen wieder auswaschen. Auswaschen. Und jetzt machen wir noch ein paar Stängel und ein paar Blätter hin. Blätter hin, ja. Ui, das haben wir aber jetzt schön gemacht. Ui, ist das schön. Das hängen wir jetzt gleich über das Sofa. Nein. Doch daneben nein, ist es andere. Lieber nicht. Aber jetzt darfst du malen. Ich ganz allein? Freilich. Der Pumuckl darf ganz allein. Ja, aber natürlich unter einer Bedingung. Es wird nur auf Papier gemalt und nichts auf die Wände oder sonst wohin. Nein, nichts auf sonst wohin. So. Nur auf Papier. Jetzt nimm einmal den Pinsel. Ha? So. Eintunken. Eintunken. Ein bisschen abstreifen. In die Farbe. So. In die Farbe. Ja. In die rote Farbe. Nein, in die grüne Farbe. Oder vielleicht lieber in die gelbe Farbe. Irgendeine musst du dich jetzt entscheiden. Ja, ich entscheide mich jetzt für die blaue Farbe. Blau ist das Meer. Also ich mache ein ganz großes Meer. Ja, das ganze Blatt mache ich voller Meer. Ich mache noch viel mehr Meer als auf einem Blatt drauf. Alles geht. Blau. Das ist doch langweilig. Ja. Da muss noch eine andere Farbe hin. Ja, vielleicht Fische. Rote Fische. Rote? Ja, und grüne nochmal Fische. Und dann eine gelbe Christbaumkugel. Was? Die mal ich so dazwischen. Aber eine Christbaumkugel schwimmt doch nicht im Meer. Wieso nicht? Die kann doch zufällig von einem Baum runtergefallen sein, ins Wasser gefallen sein. Und dann ist sie plötzlich im Meer gelandet. Ich mache sie ganz unten hin, weißt du? Dann schwimmt sie nicht, sondern sie ist untergegangen. Na, dann von mir aus, Eine untergegangene Christbaumkugel. Also jetzt mal. Hier in die Ecke mal ich das. So, Bild fertig. Was? Ja, mit Christbaumkugel. Schon fertig? Vollkommen fertig. Na, also normal jetzt nur dein Segelschiff auch noch hin. Nein, das kann ich nicht hineinmalen, weil... Warum nicht? Weil ja ein Schiff auf dem Wasser schwimmt, aber ich bin ja ein Unterwassermaler. Also, ich male ja alles, was unten schwimmt. Na ja, dann ist es halt ein untergegangenes Segelschiff. Die Segelschiffe, die ich male, gehen nicht unter. Nee. Ja, altes Koboldsgesetz. Ja, dann mach, wie du magst. Ja. Ich mag noch ein bisschen Blumen vielleicht ins Wasser malen. Wasser ist immer gut für Blumen, weißt du, damit sie nicht verwelken. Ja, eine rote Blume und eine gelbe Blume. Und hier male ich noch eine grüne Blume hin. Du, Pumuckl, da kommt gerade ein Kunde über den Hof. Ja. Hörst ein bisschen mit dem Malen auf, ja? Ja, ich male heimlich male ich ein bisschen weiter, ja, damit es keiner sieht. Ja, grüß Gott, Herr Schmidberger. Herr Eder, ich komme nur schnell vorbei, um nachzuschauen, wie weit Sie mit meinem Regal sind. Ja, kommen Sie nur rein. Ja, bitte. Also morgen können Sie es abholen. Ist ja wunderbar. Ja, was ist denn das? Malen Sie, Herr Eder? Nein, das ist bloß so. Das liegt gerade da rum. Ist aber nicht übel in der Farbkomposition. Von Ihrem Enkel? Nein, Enkel habe ich nicht. Das hat so ein Kleiner gemacht, von einem Bekannten. Aber nicht unbegabt. Also diese Unbekümmertheit ist immer etwas Herzerfrischendes bei Kindermalereien. Ja. Wie alt ist denn der Kleine? Das weiß ich nicht ganz genau. Aber er geht schon zur Schule, ne? Nein, in die Schule geht er nicht. Für ein Kind, das noch nicht zur Schule geht, geradezu erstaunlich. Ja, ich hätte das für die Arbeit eines 9- bis 10-Jährigen gehalten. So, man soll dieses Kind viel malen lassen, Herr Eder. Das Musische muss man in jedem Alter sehr, sehr unterstützen. Ja, das tue ich schon. Herr Eder, ich komme morgen. Morgen, nicht? Ja. Und bitte grüßen Sie den Kleinen von mir, den kleinen Künstler. Er soll so weitermachen, ja? Und auf Wiedersehen, Herr Eder. Ja, auf Wiedersehen, Herr Schmidberger. Wiedersehen. Und wie ich weitermache. Ich bin ein großer Künstler, ein sehr erstaunlich großer, begabter. Du sollst mich grüßen. Na komm, jetzt grüß mal schön. Ich grüße dich von Herrn Schmidberger. Ist's recht so? Du musst auch sagen, dass meine Farbsitionen nicht übel sind. Farbkompositionen. Farbkompositionen heißt es, jawohl. Ja. Meine Farbkompositionen sind nicht übel. Also jetzt gib mir noch mal ganz schnell ganz viel Papier für eine große Farbkompositionskunst. Du musst mich aber auch stützen. Also unterstützen. Da hab ich doch noch wo weiße Kartons. Da kannst du gut drauf malen. Ui, das ist ja sehr gut. Hm. Da male ich jetzt gleich ein was male ich denn jetzt mal? Malst halt ein Haus. Nein. Ein Haus hat mir viel zu viele Ecken. Ja. Ich male nicht gerne Ecken. So runde Sachen, weißt du, die sind viel gemütlicher. Was Rundes? Ja, rund. Na, mal halt deinen Kopf, der ist ganz schön rund. Ja, aber da sind ja so viele Haare drauf. Ich male ja nicht sehr gerne Haare. Ja, dann lass die Haare weg. Aber wenn ich die Haare weglassen, dann bin's ja nicht ich, sondern dann bist du's ja. Ah, pass auf, dann malst mich. Aber ich hätte ja doch ganz gern was Gelbes gemalt und du bist doch nicht gelb. Das ist eigentlich sehr schade, dass du nicht gelb bist. Na, die Gesichtsfarbe kann ich wegen dir nicht ändern. Weißt du was? Was denn? Ich habe eine gute Idee. So? Ich ändere einfach deine Gesichtsfarbe. Meine? Ja, ich male dich einfach gelb. Weißt du, was? Gelb wie die Sonne, gelb wie die lachende Sonne. Nein, jetzt lach mal. Mach mal. Ja. Lauter. Freilich. Ja, siehst du, wenn du lachst, dann siehst du sehr gelb aus. Ja. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das ein sehr schönes Bild wurde. Der Meister Eder fühlte sich auch entsprechend geschmeichelt. Der Pumuckl forderte streng, dass das Meisterwerk über dem Sofa aufgehängt wurde. Nun, der gute Meister Eder hat ja Humor, und so hängte er das Bild auch tatsächlich auf. Am nächsten Tag kam die Frau Rettinger, Herrn Eders Zugefrau, um wie üblich die Wohnung gründlich durchzuputzen. Als sie das gelbe Bild über dem Sofa hängen sah, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, um Himmels Willen! Was haben denn Sie da hängen? Das bin ich. Was? Das sollen Sie sein? Freilich. Ja, gefällt's Ihnen nicht? Nein, ganz und gar nicht. Wer hat denn das gemacht? Ein ganz bedeutender Künstler. Was? Das auch noch. Also ich muss schon sagen, das moderne Zeug heutzutage, da weiß man wirklich nicht, was man denken soll. Das könnte mein kleiner Neffe genauso wie der Pinsler da. Irren Sie sich da ja nicht. Schauen's doch nur, wie schön die rote Nase in dem gelben Gesicht auf dem blauen Hintergrund ist. Schön finden Sie das? Freilich. Also ich würde sowas nicht einmal in meinen dunklen Gang hängen. Was? Seien Sie mir bitte nicht böse, bitte. Ja, ich bin Ihnen da nicht böse. Höchstens der Künstler, der könnte Ihnen böse sein. Der war auch böse. Wer den Pumuckl kennt, weiß, warum an diesem Tag der Putzfrau das Putzwasser überschwappte, der Staublumpen beim Ausschütteln aus dem Fenster flog und ein seltsamer Wind alle Asche aus dem Aschenbecher auf den Teppich fliegen ließ. Aber so richtig Luft für seinen Zorn konnte sich der Pumuckl erst machen, als die Frau Rettinger gegangen war. Pinsler, hat sie gesagt. Aber Pumuckl! Also, sowas sagt man nicht. Nicht mal in den dunklen Gang würde sie das hängen, als ob ich meine schönen Bilder für ihren dummen Gang malen würde. Na. Aber Pumuckl, jeder echte Künstler muss sich auch mal eine schlechte Kritik gefallen lassen. Ja, Kritik schon, aber nicht ja. Pinsler, die diese Staubwedler, Putzler und Bürstlerfrau. Ich weiß, was ich jetzt male. Ja, ich male etwas, das ich nicht in einen dunklen Gang hängen würde. Ja. Ich male nämlich jetzt die Frau Rettinger. Ja, jawohl, das tust. Und zwar male ich sie grün. Was, grün? Von oben bis unten grün. Grün wie Raupe, grün wie Frosch. Grün wie giftige Spinne, wie eine giftige Fische. Was bei dir alles grün ist. Fischnatter. Ich brauche Wasser, viel Wasser. Ja. Grünes Wasser. Schnell, grünes Wasser. Der Pumuckl malte ein grünes Gespenst, vor dem man sich wahrlich fürchten konnte. Und rundherum malte er lauter Putzeimer und Bürsten, die wie Tausendfüßler aussahen. Es wurde ein sehr eindrucksvolles Bild. Und es erfehlte auch nicht seine Wirkung auf Herrn Schmidberger, als er am nächsten Tag sein kleines Regal abholte und das Bild in der Werkstatt liegen sah. Ist das Bild da auch von dem Kind, von dem ich gestern schon was gesehen habe? Kind, ja. Interessant. Wissen Sie was, Herr Eder? Ich kenne eine Dame, die führt eine Kindermalschule. So, Die wäre an einem derart begabten Kind sicher sehr interessiert. Ja. Ist übrigens eine reizende Dame. Das glaube ich schon, aber wissen Sie, das Kind da, das eignet sich nicht für so eine Schule. Herr Eder, das können Sie nicht beurteilen, glaube ich. Wissen Sie was, ich schicke die Dame mal her. Sie soll sich das Bild meine ich, anschauen. Nein, machen Sie sich doch keine solchen Umstände. Herr Eder, lassen Sie mich nur machen. Der gute Meister Eder war nicht wenig in Verlegenheit. Er kann doch einen unsichtbaren Kobold nicht in eine Kindermalschule schicken. Er hoffte, dass der Herr Schmidberger diese Angelegenheit vergessen würde. Leider irrte sich der Meister Eder. Herr Schmidberger begegnete nämlich zufällig auf dem Nachhauseweg der Dame von der Malschule und erzählte ihr gleich begeistert von dem begabten Kind, das er eben entdeckt hatte. Und da die gute Dame gerade nichts Besseres zu tun hatte und sie außerdem einen Schreiner brauchte, ging sie auf der Stelle hin. Monteli ist mein Name, Frau Monteli. Ja, bitte, Frau Monteli, Sie wünschen? Ich komme aus zwei Gründen zu Ihnen. Ja. Erstens einmal brauchte ich in einer Nische einen Einbauschrank. Ja, bitte schön, kommen Sie herein. Dankeschön. Herr Schmidberger hat mir Ihre Adresse gegeben. So. Und zweitens, da hängt ja das Bild. Da hängt's. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass das ein Kind mit 5 Jahren... Das Kind ist nicht 5 Jahre alt, sondern viel älter. Viel älter? Ja, viel. Ganz alt ist das Kind schon, glauben Sie mir. Aber Sie haben doch zu Herrn Schmidberger gesagt, dass es noch nicht in die Schule geht. Ich habe nicht gesagt, dass es noch nicht in die Schule geht, sondern dass es nicht in die Schule geht. Das war ein Missverständnis. Ach so. Ja. Herr Eder? Bitte schön, ja. Ich glaube, mir geht ein Licht auf. Ja? Sie sind so reizend verlegen. Ja, das ist nett von Ihnen, dass Sie das reizend finden, aber ich bin wirklich verlegen. Ich glaube, Herr Eder, ich errate auch, warum. Sie selbst sind der Urheber dieses Bildes. Ich? Sie sind das viel, viel ältere Kind, das nicht in die Schule geht, stimmt's? Ja, das ist überhaupt die Lösung. Das Bild ist so hübsch naiv. So genau das, was man Sonntagsmalerei nennt und was jetzt groß gefragt ist. So, das freut mich. Aber jetzt reden wir lieber von Ihrer Einbaunische. Wie groß ist denn die? Wie man nur so genant sein kann, Herr Eder. Haben Sie noch mehrere Arbeiten? Schon, aber schließlich bin ich Schreiner und nicht Maler. Das Künstlerische liegt aber in Ihnen. Das sieht man Ihnen an. Das glaube ich nicht. Was haben Sie sich denn in der Nische vorgestellt? Das kann ich Ihnen genau sagen. Aber vorher noch eine Frage. Ja, Sie bitte. Haben doch nichts dagegen, dass ich Herrn Schmidberger über das Missverständnis aufkläre und ihm sage, dass Sie der Künstler sind. Ja, ja, klären Sie ihn ruhig auf, dann braucht er das Kind nicht mehr zu Ihnen in die Schule schicken. Der Meister Eder hielt die Sache damit für abgetan und war froh, dass das so leicht gegangen war. Auch der Pumuckl war recht zufrieden. So. Schau mich mal bitte ganz, ganz genau an. Siehst du was? Nein. Du musst aber was sehen. Wenn man dir schon das Künstlerische ansieht von meinen Bildern, dann muss man mir was? Das doch erst recht ansehen. Siehst du das jetzt? Das Künstlerische? Ja, freilich. Und wie? Und wo siehst du das? An deiner Nase. Die ist fast so grün wie die von deiner Putzfrau. Ich will keine grüne Nase haben. Ja, dann musst du es abwaschen. Und deine Finger auch. Schau nur, wie du ausschaust. Nein, dann schaue ich lieber nicht, wie ich ausschaue. Ich schaue lieber die grüne Putzfrau an und freue mich, dass sich die Frau Rettinger schrecklich ärgern wird. Jawohl. Und dann musst du sagen, dass du sie auch nicht in den dunkelsten Gang hängen möchtest. Ja, das sehen wir dann schon. Bevor aber die Frau Rettinger kam, tauchte Herr Schmidtberger wieder auf. Die gute Frau Monteli hatte ihn nämlich prompt aufgeklärt. Also, Herr Eder, jetzt muss ich mir doch das Bild von einem neuen Gesichtspunkt aus ansehen. So? Wenn das nämlich von Ihnen ist, dann... Sie werden doch nicht extra deswegen hergekommen sein. Ich habe nämlich eine Vorliebe für naive Kunst. So? Und zwar gerade für die naive Kunst der sogenannten Sonntagsmaler. Aha, ja. Das ist nämlich noch die ehrlichste Kunst. Da steht noch der Künstler mit seiner ganzen Person dahinter, mit seiner innersten Erlebniswelt. Ja. Das spürt man auch bei Ihrem Bild. So? Also so sehen Sie die Frau. Nein, das ist nicht ganz wahr. Sie sind Junggeselle, nicht wahr? Schon. Die Frau malen Sie grün, weil sie für Sie etwas Geheimnisvolles ist. Etwas Gespenstisches. Und weil grün auch wieder gleichzeitig die Farbe der Hoffnung ist. Ja, was Sie nicht sagen. Das ist sehr interessant. Glauben Sie es mir. Ich würde das Bild gerne besitzen. Oh. Ich habe schon eine ganze Sammlung von Sonntagsmalereien. So? Was verlangen Sie dafür? Nein, das kann ich nicht hergeben. Und warum nicht? Weil... Um Himmels Willen, jetzt kommt auch noch die Frau Rettinger. Das ist nämlich die, die bei mir putzt. Herr Eder. Ja, bitteschön. Herr Eder, ich wollte nur schnell fragen, ob ich morgen kommen soll. Ach, du liebe Güte. Was ist denn? Da ist ja schon wieder ein neues von den Bildern. Frau Rettinger mag die Bilder gar nicht, wissen Sie. Frau Rettinger wird das aus einer anderen Perspektive sehen, nicht? Also das grüne Bild geht ja noch, aber das da oben hängt, nein. Sind Sie am Ende der Maler? Nein, nein. Ach drum, Sie schauen auch viel zu gewaschen aus dafür. Aber ich verstehe nicht, Herr Eder, was... Würden Sie sich sowas aufhängen? Der Herr Schmidtberger ist gerade dabei, es zu kaufen. Was? Das hat doch der Herr Eder gemalt. Der Herr Eder? Ja. Jetzt haut's mich um. Wissen Sie, der Herr Schmidtberger hat noch einen dunklen Gang wie Sie. Da hängt er es auf. Aber im Gegenteil, Herr Eder. Das hänge ich sogar an eine besonders günstige Stelle in meinem Zimmer. Ja, dann wissen Sie was? Ich schenke Ihnen das Bild. Gratis um Franco. Ja, aber Herr Eder... Herr Eder, entschuldigen Sie vielmals, bitte, aber wenn bitte. Ich das gewusst hätte... Es ist ja auch nicht ganz einfach, Kunst richtig zu beurteilen. Nein, wirklich nicht. Nur schade, dass niemand das Gesicht vom Pumuckl sehen konnte. Er strahlte vor Triumph und Stolz. Sein Bild sollte an eine besonders günstige Stelle gehängt werden. Und außerdem war die Frau Rettinger recht in Verlegenheit. Ein paar Tage später ist von Herrn Schmidtberger als Dank für das Bild ein Geschenkkorb mit Wein und Wurst und Schokolade gekommen. Der Meister Eder und sein Pumuckl standen mit großen Augen davor und der Pumuckl meinte... Weißt du, wir machen das in Zukunft so. Wie? Also so, pass mal auf. Ja. Also du arbeitest für Geld und ich arbeite für Korb. Aha. Weißt du, also wenn der Korb mal leer gegessen ist, dann mache ich gleich wieder eine schöne, grüne Putzfrau. Bis jetzt ist der Korb weder leer gegessen noch leer getrunken. Aber wenn es soweit ist, dann könnte es durchaus sein, dass der Pumuckl wieder zu malen anfängt. Das heißt, wenn er den Farbkasten findet. Den hat der Meister Eder nämlich schnell wieder in den großen Schrank im Speicher hinaufgetragen.